Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter, er sagte, sprich zu deinem Volk. Ein Land wählt einen Mann als Wächter aus. Dritter, der Wächter sieht Feinde kommen. Er bläst in die Trompete und warnt das Volk. Vierter, jemand hört die Trompete, aber er achtet nicht darauf. Wenn er stirbt, ist er selbst schuld. Fünfter, er hörte die Warnung nicht. Darum stirbt er. Wer aber zuhört, rettet sein Leben. Sechster, der Wächter sieht die Gefahr, aber er warnt nicht. Wenn Menschen sterben, ist der Wächter schuld. Siebter, Hesekiel, ich mache dich zum Wächter für Israel. Du musst meine Worte an sie weitergeben. Achter, ich sage, ein böser Mensch muss sterben. Wenn du ihn nicht warnst, bist du schuld. Neunter, wenn du ihn warnst und er hört nicht, stirbt er. Aber du hast dein Leben gerettet. Zehnter, die Menschen in Israel sagen, unsere Sünden sind zu schwer. Wie können wir so überleben? Elfter, sag ihnen, ich will nicht, dass böse Menschen sterben. Sie sollen sich ändern und leben. Zwölfter, ein guter Mensch wird nicht gerettet, wenn er Böses tut. Ein böser Mensch kann sich ändern. Dreizehnter, ich sage zum Guten, du wirst leben. Aber wenn er Böses tut, vergesse ich seine guten Taten. Vierzehnter, ich sage zum Bösen, du musst sterben. Aber wenn er aufhört zu sündigen und Gutes tut, fünfzehnter, wenn er Sachen zurückgibt und meine Regeln hält, dann wird er leben. Er stirbt nicht. Sechzehnter, ich denke nicht mehr an seine alten Sünden. Er tut jetzt das Richtige und wird leben. Siebzehnter, dein Volk sagt, Gott ist nicht gerecht. Aber sie selbst sind nicht gerecht. Achtzehnter, wenn ein guter Mensch aufhört, Gutes zu tun, dann muss er sterben. Neunzehnter, wenn ein böser Mensch sich ändert und Gutes tut, dann wird er leben. Zwanzigster, ihr sagt, Gott ist nicht gerecht. Aber ich richte jeden nach seinen eigenen Taten. 21. Im 11. Jahr kam ein Mann aus Jerusalem zu mir. Er sagte, die Stadt ist zerstört. 22. Am Abend vorher hatte Gott mich berührt. Ich konnte wieder sprechen und war nicht mehr stumm. 23. Dann sprach Gott wieder zu mir. 24. Die Menschen in den Ruinen sagen, Abraham war allein und bekam das Land. Wir sind viele. 25. Sag ihnen, ihr esst Fleisch mit Blut und betet Götzen an. Warum wollt ihr das Land? 26. Ihr benutzt Gewalt und tut schlimme Dinge. Ihr nehmt die Frauen von anderen Männern. 27. Sag ihnen, wer in den Ruinen lebt, wird im Krieg sterben. Wilde Tiere fressen die anderen. 28. Ich mache das Land leer und einsam. Der Stolz der Menschen wird dort enden. 29. Dann werden sie wissen, ich bin Gott. Ich mache das Land leer wegen ihrer bösen Taten. 30. Die Menschen reden über dich an den Türen. Sie sagen, kommt und hört Gottes Wort. 31. Sie kommen zu dir und setzen sich hin. Sie hören deine Worte, aber sie gehorchen nicht. 32. Du bist für sie wie ein schönes Lied. Sie hören gerne zu, aber sie ändern sich nicht. 33. Aber wenn alles passiert, werden sie es wissen. Dann wissen sie, ein Prophet war bei ihnen.